يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sag, über die Huld Allahs und über seine Barmherzigkeit, ja, darüber sollen sie froh sein. Das ist besser als das, was sie zusammentragen. Ja, hier ist eine Vorstellung des Koran uns gegeben worden. Koran ist erstmal besser als alles, was wir uns da zusammensammeln. Ja, aber wie viel von uns bemühen uns dann für dieses Beste, was Allah uns gegeben hat? Der Koran ist eine Mu'idha, eine Ermahnung. Mu'idha ist eine Ermahnung, die das Herz berührt. Er ist eine Shifa, eine Heilung. Und zwar für das Herz, für die Seele, für das, was in der Brust ist. Denn nicht nur der Körper wird krank, die Seele wird auch krank. Ja, die Krankheiten des Herzens werden geheilt durch den Koran. Die Krankheiten des Herzens sind Unglaube, Heuchelei, Hass, Neid, Missgunst, Enge, die Enge des Herzens, Geiz, Gier, Augendienerei, Riya. All dies sind Krankheiten des Herzens. Denn nicht nur der Körper wird krank, ja, sondern die Seele braucht also auch Heilung. Die Seele braucht auch Heilung. Der Mensch besteht nicht nur aus Körper. Ja, der Körper wurde aus der Erde erschaffen und der Körper wird dementsprechend ernährt aus dem, was aus der Erde kommt. Ja, unsere Nahrung, ob wir jetzt Fleisch auch essen oder ob wir auch die anderen Erzeugnisse der Erde verzehren, letztendlich kommt alles aus der Erde und das stärkt unseren Körper. Aber die Seele, die hat Allah uns eingehaucht und sie kommt von Allah. Ja, also ist etwas, was Allah uns gegeben hat. Deswegen wird die Seele gestärkt und wird gereinigt und dementsprechend auch geheilt durch das, was von Allah kommt. Durch sein Wort wird sie geheilt. Ja, und wenn wir davon lange fernbleiben, dann benehmen wir uns wie ein satanisches Benehmen. Ja, dann entstehen solche Dinge wie Hochmut. Wer war hochmütig? Shaitan war hochmütig. Neid, Missgunst. Wer hatte diese Eigenschaften? Shaitan hat diese Eigenschaften. Ja, und wir werden dann, je entfernter wir uns vom Koran bewegen, desto kränker wird unser Herz. Und der Koran zeigt nicht nur die Krankheiten, also er zeigt uns nicht nur, welche Krankheit wir haben, sondern er zeigt uns auch, wie wir sie heilen können. Und er zeigt uns nicht nur, wie wir sie heilen können, sondern wie wir auch gesund bleiben können. Und wie wir auch vorbeugen können, was zu tun ist, was zu meiden ist, wie wir leben sollen. Ja, wie wenn zum Beispiel jemand einen Herzinfarkt hat, dann wird ihm nicht einfach nur eine Medizin gegeben, sondern sein ganzer Lebensstil verändert sich. Ja, deswegen gilt es also für uns alle, dass wir zum Koran laufen. Ja, und dann gibt es auch für uns dieses gute Ergebnis, die Huld von Allah und seine Rahma. Die Rahma Allahs ist auch das Paradies und auch der Koran. Ja, das eine führt zum anderen. Und wenn das alles so ist, dann sagt Allah auch, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Ja, darüber sollen sie jubeln, darüber sollen sie froh sein. Das ist ein Freudenanlass. Das ist nämlich der beste Handel, den es überhaupt gibt. Dass Allah uns den Koran gibt, mit dem wir das Paradies, die Barmherzigkeit Allahs erreichen können. Sag, was meint ihr zu dem, was Allah für euch an Versorgung herabgesandt hat und was ihr dann als Verbotenes und Erlaubtes festgelegt habt? Sag, hat Allah es euch tatsächlich erlaubt oder ersinnt ihr etwas gegen Allah? Was wird die Meinung derer, die gegen Allah Lügen ersinnen, am Tag der Auferstehung sein? Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar. Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verliest du davon an Koran. Und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Ja, alles, in allen Zuständen, Allah sieht uns. Er sieht, was wir tun, wohin wir unsere Augen wenden, wo wir uns ablenken lassen. Und hier wird besonders die Tilawat al-Quran, das Verlesen des Koran erwähnt. Wenn wir lesen, wenn wir den Koran rezitieren, dann schaut Allah auf uns, mit wie viel Liebe liest mein Diener, mit wie viel Aufmerksamkeit, mit wie viel Hingabe, mit wie viel Willen, das aufzunehmen, was Allah verkündet, mit wie viel Willen dazu verliest mein Diener den Koran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun.

Werft hin, was ihr zu werfen habt. Ja, das war diese Gelegenheit, wo die alle sich versammelt haben und sie ihre Stöcke werfen sollten, um zu fabrizieren, ihre Zaubertricks. Als sie geworfen hatten, sagte Musa, was ihr vorgebracht habt, ist Zauberei. Allah wird sie zunichte machen. Gewiss, Allah lässt das Tun der Unheilstifter nicht als gut gelten. Allah bestätigt die Wahrheit mit seinen Worten, auch wenn es den Übeltätern zuwider ist. Aber es glaubten Musa nur junge Leute aus seinem Volk, trotz ihrer Furcht vor Pharaon und ihrer führenden Schar, davor, dass er sie verfolgen würde. Pharaon war ja überheblich im Land und gehörte wahrlich zu den Maßlosen. Ja, also Überheblichkeit und Maßlosigkeit sind pharaonische Eigenschaften und die sollten einem Gläubigen, ein Gläubiger sollte fern von diesen Eigenschaften sein. Wir sehen hier auch, wie gesagt wird, dass nur junge Leute Musa a.s. mehrheitlich gefolgt sind und das ist fast in allen Zeiten so. Ja, die Älteren haben meistens schon, sind schon fest eingefahren in ihren Überzeugungen, haben vielleicht auch Mut schon verloren und verfolgen auch leider oft eigene Interessen. Ja, das ist jetzt keine Allgemeinaussage. Ja, es geht um die mehrheitliche Beobachtung dessen, was in allen Zeiten so passiert. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, seine Umgebung, seine Gefährten waren auch mehrheitlich junge Leute. Ali bin Abi Talib, ja, er war erst 7, als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Prophetentum bekommen hat. Sa'ad bin Abi Waqas, Ja'far, Zubair, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Abbas, radiallahu anhum. Ja, das Ibn Abbas war sehr jung, war noch ein Kind, als der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, seine Botschaft verkündet hat. Und so ist es in jeder Zeit, die Leute arbeiten, schreiten voran und tun, die Herausforderungen akzeptieren können, die noch nicht so große Eigeninteressen haben. Ja, das ist, und diese Tugenden sind nun mal mehrheitlich in der Jugend vorhanden. Ja, deswegen ist es auch für uns wichtig, dass wir alle viel für die Jugend tun, für deren Erziehung, für deren Möglichkeiten, dass sie auch das Richtige finden können, sich die Meinung bilden können, diese Eigenschaften haben, sich selbst, ja, sich nicht verführen zu lassen, ja, Charakterstärke zu haben. All dies sind wichtige Eigenschaften. Und Pharaon, wie es hier auch heißt, Pharaon war ja überheblich im Land. Wir dürfen nicht vergessen, Pharaon war ja eine damalige, wenn ihr so möchtet, eine Supermacht. Ja, und mit der hatte Musa a.s. und seine Schar der Gläubigen, mit solch einer Macht hatten sie es damals also zu tun. Und Musa sagte, O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr ihm Ergebene seid. Ja, und das ist das, was man halt tun muss. Wenn es eine Supermacht gibt, die einen befeindet, unterdrückt, der Pharaon hat ja auch nicht davor zurückgeschreckt, wirklich sie hinrichten zu lassen, töten zu lassen, in Massen töten zu lassen. Was soll man dann tun? Ja, wenn der Glaube wirklich da ist, verlasst euch auf Allah und Allah weiter gehorchen, wenn ihr ihm Ergebene seid. Sie sagten, auf Allah verlassen wir uns. Unser Herr mache uns nicht zu einer Versuchung für das ungerechte Volk. Und errette uns durch deine Barmherzigkeit vor dem ungläubigen Volk. Hier ist auch eine schöne Dua. Rabbana, la taj'alna fitnatan lil qawmi al-zalimin, wa najjina bi rahmatika min al-qawmi al-kafirin. Und wir gaben Musa und seinem Bruder ein, weiset eurem Volk in Ägypten Häuser zu und macht eure Häuser zu Gebetsstätten und verrichtet das Gebet. Und verkünde den Gläubigen frohe Botschaft. Ja, also daraus kann man auch vielleicht sehen, dass wenn auf einem Volk eine solche Zeit hereinbricht, wo sie nicht mal die Möglichkeit haben, zum Gotteshaus gehen zu können oder eigene Gotteshäuser haben zu können und wo sie nicht die Möglichkeit haben, aus Angst, aus Unfähigkeit. Hier sind, es gibt verschiedene Zeiten, sind auf die Menschheit schon hereingebrochen und es gibt verschiedene Umstände, in denen man lebt. Und wo es keine Möglichkeit gibt, noch von dort wegzugehen, dann, was hat Allah geboten? Macht eure Häuser zu Zentren. Kommt dort zusammen, auf kleiner Ebene. Und verrichtet den Gottesdienst gemeinsam. Betet Allah an, verrichtet das Gebet. Und Musa sagte, unser Herr, du hast ja Pharaon und seiner führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben. Unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, so dass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Ja, das war die Dua von Musa a.s. nach all dem, was Pharaon an Zeichen schon gesehen hatte und all dieser Befeindung und Unterdrückung und jede Tyrannei, die Pharaon dem unterdrückten Volk von Bani Israel schon entgegengebracht hatte. Letztendlich hat Musa a.s. dann diese Dua gemacht. Und Allah hat diese Dua angenommen. Ja, und diese Pracht und Besitz, der auch angesprochen wird von Pharaon, und dass Musa a.s. sagt, damit er andere von deinem Weg in die Irre führen kann. Denn wenn Menschen Pracht und Besitz sehen, dann meinen sie, dass dahinter ja wahre Macht stehen würde. Und sie vergessen, dass all dies nur von Allah gegebene Dinge sind, um die Menschen zu prüfen. Und sie bleiben hängen in dem, was sie dann vordergründlich sehen, dass der hat Macht, der hat Besitz, der hat Pracht, der ist prächtig. Und das verführt sie dann schließlich, nicht auf den rechten Weg zu bleiben oder irre zu gehen. Und das ist, was Musa a.s. hier anspricht. Er sagte, euer beider Anrufung ist erhört. So verhaltet euch recht und folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Ja, hier wird uns wieder ein Kriterium gegeben. Wem folgen, wem nicht. Wem gehorchen, wem nicht. Ja, in Diesseitsangelegenheiten konsultieren wir auch keine Unwissenden. Ja, oder die, die nicht Bescheid wissen. Ja, und geschweige denn in Angelegenheiten der Religion, heißt es hier nochmal ausdrücklich, folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Ja, und das kann sich leider manchmal in Äußerlichkeiten nicht direkt zeigen. Ja, also man kann wirklich meinen, dass jemand müsste ja Bescheid wissen, weil sein Äußeres das vielleicht ausdrückt. Ja, aber das kann total gegensätzlich sein. Unsere Geschichte hat das schon oft bewiesen und deswegen gilt da große Vorsicht. Und wir ließen die Kinder Israels das Meer durchschreiten. Da verfolgten sie Pharaon und seine Herrscharen in Auflehnung und Übertretung, bis das, als er vom Ertrinken erfasst wurde, er sagte, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, außer dem, an dem die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Allah-Ergebenen. Ja, das sagt Pharaon hier im Moment des Ertrinkens. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu, aber erst jetzt, wo du dich doch zuvor widersetztest und zu den Unheilstiftern gehörtest? Heute wollen wir dich mit deinem Leib erretten, damit du für diejenigen, die nach dir kommen, ein Zeichen seist. Und viele von den Menschen sind gegenüber unseren Zeichen wahrlich unachtsam. Ja, also der Leib von Pharaon wurde errettet, wurde auch schon in Museen ausgestellt. Heutzutage kann man das im Internet auch schauen, diese mumifizierte Leiche, Überbleibsel, Reste von der Körper Pharaons. Ja, und das ist ein Zeichen von Allah, wie er, was er erhalten will, erhält, was er vergehen lässt, vergeht. Und wir wiesen den Kindern Israels einen wahrhaftigen Aufenthaltsort zu und versorgten sie von den guten Dingen. Ja, also weltlich ging es ihnen danach dann nach einer Zeit sehr gut. Sie wurden aber nicht eher uneinig, bis das Wissen zu ihnen gekommen war. Gewiss, dein Herr wird am Tag der Auferstehung zwischen ihnen über das entscheiden, worüber sie uneinig zu sein pflegten. Wenn der Mensch etwas nicht hat, dann verlangt er danach. Und wenn ihm das erfüllt wird, was passiert dann? Ist er dann beruhigt und erfüllt? Nein, er will sofort etwas anderes. Ja, das ist, unser ganzes Leben besteht eigentlich daraus. Im Kindesalter haben wir Wünsche, die werden erfüllt. Dann haben wir im Jugendalter andere Wünsche. Dann sind wir im Reifenalter, dann haben wir wieder andere Wünsche. Dann sind wir im Greisenalter und haben wieder andere Wünsche. Ja, im Diesseits ist nichts beständig. Und deswegen gilt es eigentlich für uns, jeden Zustand zu akzeptieren, dankbar zu sein in jedem Zustand und das Beste zu versuchen, in welchem Zustand wir uns auch immer befinden. Und wenn Allah aber einem immer wieder alles erfüllt, die Wünsche, die man hat, dann kann das auch zu einer bestimmten Widerspenstigkeit führen. Hier, wenn einem jedes Bedürfnis erfüllt wird, man hat ein Heim, Familie, Nahrung, guten Aufenthaltsort, und wenn nun jetzt auch das religiöse Bedürfnis erfüllt wird und Allah einem die Mittel, das Wissen, die Leitung, all das gibt und gewährt und das auch noch mehr wird und man dadurch auch noch Stellung und auch noch mehr Mittel bekommt, dann kann das zu etwas führen, was wir auch religiöse Arroganz nennen können. Ja, es führt zu Überheblichkeit. Es führt zu einer Arroganz und Hochmut und Überheblichkeit, die religiöser Natur ist. Man meint, dass das Wissen, was bei einem selber ist, dass das die ganze Autorität wäre. Dass Wahrheit nur bei einem selbst zu finden wäre. Dies wäre das letzte Wort. Und dadurch schaut man dann auf andere herab. Und man spaltet sich von anderen. Und das ist genau, was hier mit Bani Israel passiert ist. Allah gab ihnen weltliche Stellung und er gab ihnen religiöse Stellung, er gab ihnen religiöses Wissen. Und trotzdem gerieten sie in Uneinigkeit miteinander, schauten aufeinander herab, meinten, dass sie es als Einzige verstanden hätten. Und jeder andere, der es anders verstanden hatte, wäre ja nichts wert und man könne auf ihn herabschauen und ihn gering achten. Wir lernen also daraus, wenn Allah uns eine Gnade gegeben hat, dann handeln wir bitte nicht so. Wenn ihr über das, was wir zu dir als Offenbarung hinabgesandt haben, im Zweifel bist, dann frag diejenigen, die vor dir die Schrift lesen. Dir ist ja die Wahrheit von deinem Herrn zugekommen, so gehöre nun nicht zu den Zweiflern. Und gehöre auch nicht zu denen, die Allahs Zeichen für Lüge erklären, sonst wirst du zu den Verlierern gehören. Diejenigen, gegen die sich das Wort deines Herrn bewahrheitet hat, glauben nicht. Auch wenn jedes Zeichen zu ihnen käme, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Ja, das wird also so sein, das wird es immer geben. Und es ist ein Augenverschließen vor Realität, wenn man sagt, nein, ich kann nicht ertragen, dass jemand nicht gläubig ist. Ja, wir mögen es nicht, wir lieben es nicht, wir würden wollen, dass jeder von diesem Wohl einen Teil nimmt. Ja, wir gönnen es jedem. Ja, aber wir leben auch mit der Tatsache, dass es nicht so sein wird und hoffen für uns, dass wir nicht zu denen gehören, über die Allah so streng hier spricht. Wenn doch irgendeine Stadt geglaubt hätte, so dass ihr Glaube ihr genützt hätte, keine tat es, außer dem Volk von Yunus. Also außer dem Volk von Yunus gibt es kein anderes Beispiel für das, was jetzt gesagt wird. Als diese glaubten, hoben wir die schändliche Strafe im diesseitigen Leben von ihnen auf und gewährten ihnen Nießbrauch auf Zeit. Ja, das heißt, die Strafe sollte schon auf sie herabkommen. Yunus a.s. ging weg. Das ist noch eine andere Geschichte, die werden wir auch noch lesen. Und das Volk fing dann auf einmal an, Reue zu zeigen und bei Allah Tauba zu machen, Reue zu zeigen, zu Allah zurückzukehren in Reue. Und Allah nahm die Strafe von ihnen wieder weg. Ja, hier sehen wir auch die Kraft und die Stärke von aufrichtiger Tauba. Und wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammengläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Keiner Seele ist es möglich zu glauben, außer mit Allahs Erlaubnis. Und er legt den Gräuel auf diejenigen, die nicht begreifen. Sag, schaut, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Aber die Zeichen und die Warnungen werden den Leuten, die nicht glauben, nicht nützen. Haben sie denn etwas anderes zu erwarten, als was den Tagen derer gleicht, die vor ihnen dahingegangen sind? Sag, so wartet ab. Ich bin mit euch, einer von denen, die abwarten. Dann werden wir unsere Gesandten und diejenigen, die glauben, erretten. So ist es uns eine Pflicht. Wir retten die Gläubigen. Ja, das ist so eine schöne Aussage, dass immer wenn es einen Konflikt zwischen Wahrheit und Nichtigem und Unwahrheit gibt, dann Allah verspricht, er rettet und hilft den Gläubigen. Sag, o ihr Menschen, wenn ihr über meine Religion im Zweifel seid, so diene ich nicht denjenigen, denen ihr anstatt Allahs dient, sondern ich diene Allah, der euch abberuft. Und mir ist befohlen worden, einer der Gläubigen zu sein. Und, also was ist noch befohlen worden, richte dein Angesicht aufrichtig zur Religion hin, als Anhänger des rechten Glaubens, und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Und rufe nicht außer Allah an, was dir weder nützt noch schadet. Wenn du es tust, dann gehörst du folglich zu den Ungerechten. Wenn Allah dir Unheil widerfahren lässt, so kann es keiner hinwegnehmen außer ihm. Und wenn er für dich etwas Gutes will, so kann keiner seine Huld zurückweisen. Er trifft damit, wen er will von seinen Dienern. Er ist der Allvergebende und Barmherzige. Sag, o ihr Menschen, zu euch ist nunmehr die Wahrheit von eurem Herrn gekommen. Wer sich recht leiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wer irre geht, der geht nur zu seinem Nachteil irre. Und ich bin nicht euer Sachwalter. Und folge dem, was dir als Offenbarung eingegeben wird, und gedulde dich, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten. Ja, dem Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, was wird ihm hier geboten, mit was sich zu gedulden oder über was Geduld zu haben, nämlich die Verleugnung seines Volkes, der Leute in Mekka, der Mushrikin, der Verleugnung und auch deren Befeindung, bis Allah richtet. Er ist der Beste derer, die richten. Ja, damit kommen wir zum Ende von Surah Yunus und auch unserer Lektion. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته